sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel beginnen wir mit der Pride-Parade in Budapest, die durchgesetzt werden konnte, und den Hungerstreik von Maya T. im ungarischen Knast. Dann betrachten wir den Außenkanzler Merz und die sogenannte Sozialpolitik von CDU, CSU, SPD und die stärker werdende rechte Jugend und Kultur. Danach kommen wir zum aktuell stattfindenden Völkermord im Sudan und zwei Klimaartikeln. Unser erster Artikel ist sehr kurz und aus der Antifa, der Zwei-Monats-Zeitung des VVN-BDA, des Vereins der Verfolgten des Naziregimes, Bund der AntifaschistInnen. Pride-Verbot ausgehebelt. 200.000 Menschen in Budapest. Auf Parade wurde auch Freilassen von Maya T. gefordert. Rund 200.000 Menschen haben sich am 28. Juni auf der vom Budapester Bürgermeister Gergely Karaksony zum Freiheitsfest erklärten Pride der LGBTIQ+-Bewegung zusammengefunden. Weil die Parade durch die Stadt ausgerichtet wurde, konnte das polizeiliche Versammlungsverbot ausgehebelt werden. Das auf Grundlage einer im März erfolgten LGBTIQ+-feindlichen Gesetzesänderung unter dem Vorwand des Kinderschutzes durch die rechte ungarische urbane Regierung verhängt worden war. Auch wenn die Polizei nicht zuletzt aufgrund der unerwarteten Größe der Pride weitgehend im Hintergrund agierte, ist dennoch weiter unklar, ob die Androhung, dass TeilnehmerInnen jeweils Strafbefehle über 500 Euro erhalten sollen, umgesetzt wird. Auf der Paradestrecke waren unzählige Videokameras zur automatisierten Gesichtserkennung angebracht worden, um einzuschüchtern und Daten zu sammeln. Die queerfeindliche Hetze, wie bisher einfach fortzusetzen, birgt für Orbán Risiken. Im Frühjahr finden in Ungarn Präsidentschaftswahlen statt und seine Fidesz liegt gegenüber der konservativen Tisza-Partei weit hinten. Auch aus der EU gibt es Gegenwind. Schwer erträglich ist es da, wenn Ursula von der Leyen und Co. plötzlich auf antifaschistisch machen und Ungarn für den Umgang mit der Pride kritisieren. Auf zahlreichen Transparenten war in Budapest, wie aktuell auf CSD in der BRD, Free Maya zu lesen. Maya T. aus Jena soll 2023 Neonazis beim Tag der Ehre in Budapest angegriffen haben und steht dort aktuell vor Gericht, war bei einer Nacht- und Nebelaktion vor einem Jahr sächsische und Berliner Verfolgungsbehörden, die nicht-binäre Personen den ungarischen Behörden rechtswidrig übergeben ließen. Das mutet wie eine Verschleppung an. Die Haftbedingungen in Budapest sind menschenunwürdig. Dennoch unternimmt die BRD-Justiz nichts, um Ungarn zur Rückführung von Maya zu bewegen. Seit dem 5. Juni befindet sich Maya im Hungerstreik. Europaweit gibt es Solidarität. Es gibt also etwas zu feiern. Die Pride in Budapest wurde durchgesetzt. Dass zeitgleich Merz und Klöckner gegen die Regenbogenfahne auf dem Reichstag hetzten, spricht für sich. Die Politik der reaktionären CDU-SPD-Regierung werden wir gleich in zwei Artikeln betrachten. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Rückführung von Maya T., die sich im Hungerstreik in Ungarn befindet, nachdem sie von Berlin und Sachsen ausgeliefert wurde. Dazu findet ihr alle Informationen unter basc.news. Also ausgesprochen Budapest Antifaschist Solidarity Committee, also basc.news. Unser zweiter Artikel ist aus den Blättern für deutsche und internationale Politik und beleuchtet die Innen- und Außenpolitik unserer in Anführungszeichen Regierung. Die Außenkanzlerillusion, Merzens Migrationsdesaster. Fortuna und Virtu. Gemeinsam an den beiden politisch Zentralbegriffen Machiavellis war der Merzsche Außenpolitik bisher durchaus ein Achtungserfolg beschieden, wie insbesondere sein Antrittsbesuch bei Donald Trump gezeigt hat. Der Bundeskanzler hatte eine Menge Fortuna, weil sich ein sichtlich angeschlagener US-Präsident außenpolitisch durch die Friedensverweigerung Wladimir Putins, innenpolitisch durch den Streit mit Elon Musk, nicht auch noch mit der stärksten Kraft der EU anlegen wollte. Aber Merz verfügte durchaus auch über Virtu, nämlich taktisches Geschick und den Willen, deutlich zu machen, dass es sich beim russischen Eroberungskrieg gegen die Ukraine eben nicht, wie von Trump behauptet, bloß um eine Schlägerei von zwei kleinen Kindern im Park handelt, die man halt noch eine Weile kämpfen lassen müsse, sondern um den fundamentalen Bruch der europäischen Friedensordnung. Stärker als sein Vorgänger trat Friedrich Merz hier als Verteidiger eines souveränen Europas, wie auch der nationalen Selbstbestimmung der Ukraine auf und konnte so wenigstens ein kleines Ausrufezeichen vor dem G7-Gipfel in Kanada setzen, wie auch vor dem noch wichtigeren der NATO im niederländischen Den Haag. Genau dieser, allerdings primär symbolpolitische Anfangserfolg, mag Merz weiter in seinem Wunsch bestärkt haben, in erster Linie ein Außenkanzler zu sein, während für die Innenpolitik seine Dobrindts und Freys zuständig sein sollen. Das aber hat sich bereits jetzt als Illusion entpuppt. Die anhaltende Migrationsdebatte zeigt, dass der Kanzler die Innenpolitik so schnell nicht los wird. Hier erntet der Zauberlehrling Merz die Früchte seines fatalen Agierens im Wahlkampf, mit enormen Aus- und Rückwirkungen auch auf die Außenpolitik. Mit dem Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichts, wonach die Zurückweisung von Asylsuchenden an der Grenze gegen die Dublin-III-Verordnung verstößt, wird der Kanzler von seinem Kopf durch die Wand-Wahlkampf eingeholt. Jetzt rächt sich sein trumpistischer Moment, der Wille zum Faktenschaffen durch den unbedingten Einsatz der Richtlinienkompetenz, notfalls auch wieder die gesetzlichen Vorgaben. In der Merz-Dobrindtschen Ankündigung, ungeachtet des Gerichtsbeschlusses und abweichenden EU-Rechts, die Politik der Zurückweisung an den Grenzen fortzusetzen, manifestiert sich nun auch in der Bundesregierung eine im Westen allgemein zu beobachtende autokratische Tendenz zur Entrechtlichung, der Wille zu einer Politik mit der Notlage oder gar dem Ausnahmezustand, wie sie Donald Trump mit dem Einsatz des Militärs gegen Zivilisten im Bundesstaat Kalifornien soeben auf die Spitze getrieben hat. Dabei müsste der Gerichtsbeschluss die Regierung eigentlich zum Innehalten veranlassen, macht er doch deutlich, dass der von Merz angekündigte Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik gegen europarechtliche Vorschriften verstößt. Damit hat der Kanzler seine erste empfindliche Schlappe erlitten, und zwar nicht nur in der Innen-, sondern auch in der Außenpolitik. Denn den eigentlichen Kollateralschaden der Merzschen Politik musste unser Nachbarland Polen erleiden, genauer dessen liberale Führung unter Donald Tusk. Dass Merz die Grenze zu Polen rigide kontrollieren ließ und die Weiterreise von Zuwanderern nach Deutschland rabiat verhinderte, trug mit dazu bei, dass im dortigen Präsidentschaftswahlkampf massiv gegen Deutschland agitiert wurde, mit dem Ergebnis, dass sich am Ende der Kandidat der rechtsnationalistischen Peace-Partei, Karol Nawrocki, knapp durchsetzen konnte. Insofern hat auch Friedrich Merz einen gewissen Anteil, um nicht zu sagen eine Mitschuld an der Niederlage des liberalen Kandidaten Rafał Trzaskowski. Und folglich auch daran, dass Tusk zukünftig noch größere Schwierigkeiten haben wird, sein Land liberal und proeuropäisch zu regieren. Damit hat sich der Merzsche Kardinalfehler des Wahlkampfs nach der Wahl in seiner Wirkung potenziert. Denn die Niederlage von Tusk ist wiederum fatal für die von Merz angestrebte Geschlossenheit Europas, im Kampf vor allem gegen Putin, aber auch im Auftreten gegenüber Trump. Das zeigt, das Agieren seines Innenministers Alexander Dobrindt, der nicht zuletzt als Ausführender des Merzschen Sofortismus agiert, geht voll zulasten der Europapolitik des Kanzlers. Damit geht Merz Rechnung, sich ganz auf die Außenpolitik konzentrieren zu wollen, schon jetzt nicht mehr auf. Denn jede Migrationspolitik hat immer auch erhebliche Auswirkungen auf die Außenpolitik. Das, was er eigentlich sein will, nämlich Außenkanzler, wird maßgeblich von seiner Innenpolitik abhängen. Und mit seiner Antimigrationspolitik richtet Merz gleich doppelten Schaden an. Denn die Profiteure sind die Autokraten, außen, aber auch innenpolitisch. Es ist schon von besonderer Ironie. Die große Fluchtkrise, die vor fast genau 10 Jahren begann, bescherte etlichen europäischen Ländern eine rechte Wende. die Stärkung zahlreicher Rechtspopulisten mit Auswirkungen selbst auf den britischen Brexit. Nun aber droht die massive Abschottungspolitik unter Merz, die Gräben in Deutschland und Europa nicht zu verkleinern, sondern weiter zu vertiefen und die Radikalen nicht zu schwächen, sondern zusätzlich zu stärken. Das Grundproblem ist die von Merz, aber mehr noch von Markus Söder betriebene 180-Grad-Wende in der Bewertung der Migration. Von einer moralisch-menschenrechtlichen Großherausforderung, der man vor 10 Jahren mit einer Willkommenskultur begegnete, zu einer puren Gefahrenquelle auf angeblich rechtswidriger Basis. Das ist der Kern dessen, was rechte Medien von Reichels News bis Tichys Einblick schon lange propagieren. Dort wird seit Jahren der Eindruck erweckt, dass der eigentliche rechtswidrige Zustand erst durch die Politik Angela Merkels geschaffen worden sei. In diesem Sinne wird nun von rechts massiv gegen das Berliner Urteil polemisiert. Man suggeriert, dahinter stecke der tiefe, letztlich rot-grün versiffte Staat, sprich jene Infrastruktur aus Politik und NGOs, die seit 2015 die Rückkehr zu einer geregelten Migration blockiert. Dieses Narrativ wird jetzt auch durch die Union genährt. Wer wie Söder unter dem Schlagwort »Wir haben es nicht geschafft« eine fundamentale Migrationswende hin zur Abwehr und Abschottung fordert, reaktiviert damit das fatale Seehofersche Diktum des Jahres 2015, demzufolge die Migration die Mutter aller Probleme sei. Damit wird faktisch jegliche Migration negativ bewertet. Mit einem solchen Ansatz, der in der Union zunehmend hegemonial wird, betreibt man letztlich das Geschäft der AfD. Dabei braucht es in der Tat die Kombination von Humanität und Ordnung. Doch was es am Anfang im tatsächlich teilweise naiven Übermaß gab, den fast bedingungslosen Willen zur Flüchtlingsaufnahme, ist heute kaum mehr vorhanden. Stattdessen steht fast nur noch die Gefahren- und Ordnungskomponente im Vordergrund. Das zeigt sich besonders bei der völlig inhumanen Beendigung des Familiennachzugs, auch gegenüber jenen Menschen, die in Afghanistan ihr Leben für die deutschen Militärkräfte riskiert haben. Dass darin zudem auch ein erhebliches Gefahrenmoment steckt, weil der Familiennachzug die Integration erleichtert, kommt noch erschwerend hinzu. Dabei ist Deutschland mit seiner alternden Gesellschaft in besonderem Maße auf Migration angewiesen. Mehr denn je ist es deshalb erforderlich, die positiven Seiten der Migration, den Win-Win-Effekt für Migranten wie für die aufnehmende Gesellschaft herauszustellen, ohne dabei die real existierenden Probleme zu verharmlosen. Genau das Gegenteil aber geschieht derzeit, da fast nur noch auf den negativen Effekt der Migration abgestellt wird. Mit desaströser Wirkung. Bereits jetzt erwägt ein Viertel der Migranten, Deutschland wieder zu verlassen, vor allem die gut Ausgebildeten. Der innenpolitische Gewinner der neuerlichen Migrationswende liegt damit auf der Hand. Es ist wieder einmal die AfD, wie auch deren enorm gestiegene Umfragewerte in Bayern belegen. Denn ganz egal, was die Union jetzt weiter betreibt und wie sie ihre rechtswidrige Politik fortsetzt, die AfD wird stets noch eins draufsetzen. Getreu der bekannten Hase-und-Igel-Strategie. Was auch immer ihr fordert, wir sind schon da, wir fordern mehr. Konsequenterweise verlangt die AfD jetzt die gänzliche Abschaffung des Asylrechts. Hier zeigt sich einmal mehr, man kann die AfD nicht verkleinern, indem man sie kopiert. Für das, was ihr wollt, müsst ihr nicht AfD wählen. Dafür gibt es eine demokratische Alternative. Die CDU, hatte Julia Klöckner im Wahlkampf gepostet. Deutlicher kann man den Willen zum Abschreiben der rechtspopulistischen Konzepte nicht zum Ausdruck bringen. Doch der Wähler und die Wählerin sind nicht so dumm. Am Ende entschieden sie sich dann doch für das rechtsradikale Original, getreu der durchaus einleuchtenden Devise AfD wirkt. Auch wenn Klöckner ihr fatales Posting schon lange gelöscht hat, die Geisteshaltung ist in der Union ganz offensichtlich noch existent. Worauf es dagegen in erster Linie ankommt, gerade mit Blick auf die Migration, ist, die Probleme vom Ende her zu denken. Ein nationaler Alleingang ist kontraproduktiv, die europäische Lösung daher ohne Alternative. Spätestens das Urteil des Europäischen Gerichtshofs dürfte das der Union in einigen Jahren bescheinigen. Doch bis dahin will der Kanzler offenbar an seinem Plan festhalten. Denn dank seines fatalen Wahlkampf-Moves, Söder, steckt Merz tief in der von ihm selbst gestellten Falle. Weil er sich nicht anders zu befreien weiß, setzt er den eingeschlagenen Kurs fort und läuft damit den Populisten weiter hinterher. Auch auf das Risiko hin, dass der EuGH eines Tages die Regierung die Quittung erteilt und die gesamte Merz'sche Migrationspolitik für rechtswidrig erklärt. Natürlich auch das zur Freude der AfD. Schlechte Aussichten im Kampf gegen die radikale Konkurrenz also. Doch Friedrich Merz ist damit nicht allein. Anstatt die sich aufdrängende Lehre, kopiere nie die Populisten, zu beherzigen, scheint nun auch ein Teil der SPD diesem falschen Weg zu folgen. Wir dürfen doch die Friedensbewegung nicht den Rechtsradikalen oder den Populisten um Frau Wagenknecht überlassen, so der Initiator des heftig diskutierten Manifests der Friedensgruppen der SPD, Ralf Stegner. Die SPD müsse Friedenspartei bleiben. Wohl wahr. Die entscheidende Frage lautet nur, was Friedenspolitik heute bedeutet. Wer wie die SPD Friedenskreise in ihrem Manifest schreibt, es hätten sich Kräfte durchgesetzt, die die Zukunft vor allem in einer militärischen Konfrontationsstrategie und Hunderten von Milliarden Euro für Aufrüstung suchen und damit nicht den revisionistischen Imperialismus Wladimir Putins meint, sondern die eigene Regierung, der verkennt fundamental die aktuelle Lage. Ganz offensichtlich stellt sich diese heute angesichts eines eroberungsfixierten russischen Diktators völlig anders dar als noch in den 1970er Jahren, als die Sowjetunion mit Brezhnev an der Spitze außenpolitisch auf den Erhalt des Status quo bedacht war, oder gar in den 1980er Jahren unter dem Reformer Gorbatschow. Doch wenn Ralf Stegner jetzt gegen diese Form der Militarisierung gemeint ist, nicht die putinsche, sondern die deutsche und damit gegen die eigene, auch SPD-geführte Regierung verbal zu Felde zieht, dann ist sein eigentliches Anliegen ein rein strategisches, eben getreu der Devise, wir dürfen das, die vermeintliche Friedenspolitik, nicht den Populisten überlassen. Wenn aber auf diese Weise Friedenspolitik nur als Protest gegen die Politik der eigenen Regierung gedacht wird, dann spricht man gleichzeitig all jenen den Friedenswillen ab, die eine andere Politik für die richtige halten. Nämlich wie Lars Klingbeil und Boris Pistorius die konsequente Abschreckung Putins zum Schutze der Ukraine, aber auch Europas. Wer sich dagegen freut über den stegnerschen Gesinnungspazifismus, welcher die negativen Folgen zulasten der Ukraine schlicht verdrängt, liegt auf der Hand, nämlich Sarah Wagenknecht auf der einen Seite, die Stegner und den anderen Mitunterzeichnern prompt den Eintritt in ihr Bündnis empfiehlt, und die AfD auf der anderen, die sich bereits mögliche Koalition mit Stegner und Co. ausmalt. Eines jedenfalls haben die Merz, Söders und Dobrindt wie die Stegners und Mütze nichts gemeinsam. Beide Lager laufen, ob gewollt oder ungewollt, den populistischen Positionen ihrer Gegner hinterher. Eine Koalition aber, die es sich nicht zur Aufgabe macht, die Gesellschaft von ihren eigenen Überzeugungen zu überzeugen, sondern die immer radikaleren Positionen ihrer Kontrahenten bloß kopiert, wird keinen Erfolg haben. Im Gegenteil, sie wird ihre Gegner weiter stärken. Damit aber sind die sich selbst verstärkenden Fliehkräfte vorgezeichnet und wird sich die Koalition an ihren beiden neuralgischen Punkten, Migration und Kriegsfrage, immer stärker auseinanderdividieren. Und ihr Scheitern wäre vorprogrammiert. In unserem dritten Artikel aus der Taz vom 26. Juni geht es um die soziale in Anführungszeichen Politik von CDU, CSU, SPD. Die Kluft wird tiefer. Unter der Regierung von Merz und Klingbeil sind die Aussichten auf soziale Gerechtigkeit düster. Beide beweisen verteilungspolitische Ignoranz. Mit dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland soll unser Land noch konkurrenzfähiger auf den Weltmärkten werden. Das ist das Leitmotiv der schwarz-roten Koalition unter Friedrich Merz, Der neue Kanzler geht, wie sein Vize, Finanzminister Lars Klingbeil, von der Grundüberzeugung aus, dass man nur die Gewinnerwartungen der großen Unternehmen verbessern muss, um die Konjunktur in Schwung zu bringen. Auf diese Weise, so hoffen die beiden allen Ernstes, lasse sich Wohlstand für alle schaffen, wie es die Präambel ihres Koalitionsvertrages in Anlehnung an Ludwig Erhard verspricht. Der neoliberalen Standortlogik folgend setzen CDU, CSU und SPD als erste wichtige Maßnahme den Investitionsbooster um, eine degressive Turboabschreibung auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens von jeweils 30% in den Jahren 2025, 2026 und 2027, verschafft großen Unternehmen höhere Gewinne, die anschließend geringer besteuert werden, weil der Körperschaftssteuersatz ab 2028 in 5-Jahres-Schritten von 15% auf 10% sinkt. Nur zur Erinnerung, unter dem christdemokratischen Bundeskanzler Helmut Kohl betrug die Körperschaftssteuer gewissermaßen die Einkommensteuer der Kapitalgesellschaften, also AGs und GmbHs, noch 30% oder 45%, je nachdem, ob die Gewinne ausgeschüttet oder einbehalten wurden. Gerade angesichts der Exportlastigkeit von Deutschlands Industrie wäre es viel sinnvoller, die unberechenbare Außenwirtschaftspolitik, allen voran die Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump, mit einer Stärkung der Binnenkaufkraft zu beantworten. Dem britischen Ökonomen John Maynard Keynes folgend, sollte man durch eine deutliche Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns sowie der Sozialtransfers die GeringverdienerInnen und die Menschen im Transferleistungsbezug materiell besser stellen, weil sie das zusätzliche Einkommen zeitnah ausgeben und dadurch die Konjunktur ankurbeln würden. So könnte man die Unternehmen eher als mit Steuervergünstigungen und Subventionen veranlassen, mehr zu investieren, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen. Verteilungspolitisch steht die CDU-CSU-SPD-Koalition unter Bundeskanzler Friedrich Merz jedoch nicht auf Seiten der Armen und sozial Benachteiligten, sondern auf Seiten der wohlhabenden Reichen und Hyperreichen. Ihr erstes wichtiges Gesetzgebungsverfahren bezweckt denn auch nicht eine materielle Besserstellung von Menschen im Niedriglohnsektor oder im Transferleistungsbezug, sondern eine Verbesserung der Gewinnaussichten von Unternehmen. Auch von einer weiteren Maßnahme des Investitionssofortprogramms profitieren gemäß der sozialdarwinistischen Maxime die Starken, anstelle die Schwachen zu unterstützen, praktisch nur gewinnträchtige, nicht aber notleidende Betriebe. Anstatt das milliardenschwere Dienstwagenprivileg für leitende Angestellte, die ihren Firmenwagen auch für Privatfahrten nutzen, endlich abzuschaffen, erhöhen CDU, CSU und SPD die Bruttopreisgrenze bei der steuerlichen Förderung von elektrisch betriebenen Dienstwagen auf 100.000 Euro. Wer solche Nobelkarassen kauft, braucht aber definitiv keine Förderung durch den Fiskus. Will man damit etwas für den Schutz der Umwelt und die Transformation der heimischen Autoindustrie tun, wäre eine breite Streuung der staatlichen Fördermittel sehr viel effektiver. Angeblich stehen alle Maßnahmen des Koalitionsvertrages, wie dort ausdrücklich festgehalten wird, unter Finanzierungsvorbehalt. Für die jetzt geplanten Maßnahmen gilt das aber offensichtlich nicht, denn obwohl sie wahrscheinlich die teuersten der gesamten Legislaturperiode sind, wenn man von den Rüstungsprojekten absieht, werden sie beschlossen, ohne dass der Bundeshaushalt steht. CDU, CSU und SPD rechnen mit Steuerausfällen von beinahe 46 Milliarden Euro allein in der laufenden Legislaturperiode. Sie glauben allerdings, die Ausfälle durch Einnahmen aus einer florierenden Wirtschaft mit der Zeit kompensieren zu können, was an den Lügenbaron Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen erinnert, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen haben will. Trotz knapper Finanzmittel und extrem teurer Aufrüstungspläne, die zwar über Kredite finanziert werden sollen, deren Zinsen und Tilgung bei dem Bundeshaushalt enorm belasten werden, verteilt die CDU-CSU-SPD-Koalition großzügige Geldgeschenke an Kapitaleigner. Da die Länder und vor allem die Kommunen hohe Steuerausfälle treffen, sorgt der Bund zunächst für eine Kompensation. Zu erwarten ist mehr öffentliche Armut als Folge einer weiteren Konzentration des privaten Reichtums. Man muss kein Prophet sein, um vorhersehen zu können, dass die soziale Ungleichheit zunehmen wird, was Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine akute Gefahr für die Demokratie ist. Wer noch mehr Bevölkerungskreise die soziale Ungerechtigkeit in Deutschland wachsen sehen, wird die AfD bei Wahlen weiter zulegen. Der organisierte Rechtsextremismus ist nicht durch gutes Regieren im technokratischen Sinne zu bannen, wie Friedrich Merz, Lars Klingbeil und Markus Söder behaupten, sondern nur durch richtiges Regieren im Interesse der Bevölkerungsmehrheit. Notwendig wäre da ein Sofortprogramm der Bundesregierung zur Bekämpfung der wachsenden Alters-, Kinder- und Familienarmut durch die Einführung einer Kindergrundsicherung, Maßnahmen zur Belebung des öffentlichen Wohnungsbaus, um Wohnungsnot und Mietenexplosion entgegenzuwirken. Und nötig wären Schritte zur Beendigung des Pflegenotstandes sowie zur Verbesserung der sozialen Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur. Von der reichen, freundlichen, sozialen Politik kommen wir zur Nazi-Jugend, einem Artikel aus der Analyse und Kritik der monatlich erscheinenden Zeitung für linke Debatte und Praxis aus Hamburg. Neue rechte Jugend? Angriffe auf linke Freiräume, Jugendclubs und CSDs nehmen drastisch zu. Die Täter werden immer jünger. Wir sind die Gang. Adolf Hitler, Hooligans, skandieren die 5 vermummten Neonazis, als sie Mitte Mai am späten Abend das alternative Hausprojekt Zelle 79 in Cottbus angreifen. Mit einem schweren Geländer versuchen sie, die Tür aufzubrechen. Dazu werfen sie Bengalfackeln auf das Haus. Im Hinterhof entsteht ein kleines Feuer, das gelöscht werden kann. Verletzte gibt es zum Glück keine. Das war eine gezielte und geplante Attacke auf einen bekannten linken Freiraum in der Stadt, sagt später Fabi Buchholz, die im Hausprojekt wohnt. Die Attacke stellt ein neues martialisches Level dar. Angriffe hatte es in letzter Zeit einige gegeben. Erst im März war es kurz nacheinander zu einem Doppelanschlag auf das Hausprojekt gekommen. Auch zuvor schon gab es Bedrohungen. Die AngreiferInnen sind mittlerweile deutlich jünger. Teilweise reden wir hier von 12-Jährigen, sagt Buchholz. In Cottbus, schon seit vielen Jahren ein Hotspot rechter Gewalt, hat sich die Bedrohungslage für linke, queere Menschen und MigrantInnen seit dem vergangenen Jahr nochmal verschlimmert. Die Stadt steht symptomatisch für ein bundesweites Phänomen. An zahlreichen Orten schlagen aktuell Beratungsstellen und antifaschistische Gruppen wegen massiv gestiegener rechter Angriffe Alarm. Eine kleine Auswahl aus den letzten Wochen. 15 bis 20 Personen griffen mit Schlagstöcken die linke Szene-Kneipe Hirschkuh in Dortmund an. 6 vermummte Jugendliche attackierten das offene Antifa-Treffen im Berliner Stadtteil Hohenschönhausen. 8 vermummte Neonazis versuchten ebenfalls in Berlin in die linke Kneipe Fischladen einzudringen. Rechte Jugendliche griffen mehrfach in Leipzig-Lößnig ein Studierendenwohnheim mit ausländischen und queeren BewohnerInnen an. 30 bis 40 vermummte Rechtsradikale attackierten den Jugendclub Jam in Senftenberg, versuchten auch hier einzudringen. Fast täglich findet man mittlerweile solch eine Meldung. Laut der Beratungsstelle Opferperspektive gab es allein zwischen Mai 2024 und März 2025 in Südbrandenburg 20 rechtsmotivierte Straftaten gegen Jugend- und Kulturzentren. Insgesamt lassen die Zahlen keinen Zweifel am Trend aufkommen. Für 2024 haben Beratungsstellen für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt bundesweit rund 3.500 rechte Angriffe erfasst. Ein Anstieg um 20% im Vergleich zum Vorjahr und ein Höchststand. Selbst das Bundesinnenministerium, das weniger Fälle erfasst, hat für 2024 einen Anstieg rechtsextremer Straftaten von 48% registriert. Sind die Baseballschlägerjahre zurück? Emotional mag der Vergleich naheliegen. Auch das Auftreten rechter Jugendlicher in Springerstiefel und Bomberjackenstil der 1990er und ihre teilweise Hegemonie in der Jugendkultur lassen solche Erinnerungen hochkommen. Ein paar Dinge sind jedoch anders. Einerseits gibt es ein zwar prekär finanziertes, doch existierendes Netz an Beratungsstellen für Betroffene von rechter Gewalt. Andererseits hat sich die AfD als extrem rechte Partei etabliert, die entsprechende Diskurse normalisiert und einen Teil der Gesellschaft zur Gewalt ermutigt. Dorina Feldmann vom Beratungsprojekt Opferperspektive hat Verständnis für entsprechende Vergleiche, gibt aber zu bedenken, das Ausmaß der flächendeckenden Gewalt hat heute noch nicht das Niveau der 1990er erreicht. Viele der Angriffe fallen derweil durch ein hohes Maß an Militanz auf. Junge Neonazis organisieren sich in Gruppen wie der Elblandrevolte, Jung und Stark, Deutsche Jugend voran oder dem Dritten Weg. Zum Teil scheinen sich auch bereits rechtsterroristische Strukturen und Motivationen herauszubilden. Im Mai hatte der Generalbundesanwalt 5 Mitglieder der extrem rechten, mutmaßlichen Terrorgruppe Letzte Verteidigungswelle festnehmen lassen. Besonders verstörend, ein Teil der Beschuldigten sind noch Jugendliche, der Jüngste ist 14 Jahre alt. Mitte Juni kam heraus, dass in Wernigerode, Sachsen-Anhalt, womöglich ein Anschlag auf einen CSD vereitelt wurde. Ein 20-jähriger Mann hatte angekündigt, Schusswaffen gegen TeilnehmerInnen einsetzen zu wollen. Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei Munition. Die Opferperspektive weist zugleich darauf hin, dass nur etwa 15% der Angriffe von AnhängerInnen oder Mitgliedern extrem rechter Organisationen ausgehen. Der Großteil werde von Leuten verübt, die sich selbst der Mitte der Gesellschaft zurechnen. Dass immer mehr Jugendliche zu den TäterInnen gehören, besorgt Beratungsstellen. Wir bekommen Rückmeldungen, dass sich eine zunehmend gefestigte rechte Jugendkultur herausgebildet hat, sagt Dorina Feldmann. Es gelte in Schulen stellenweise wieder als Neonazi zu sein. Die Gründe vermutet sie unter anderem in fehlenden alternativen Freizeitangeboten, Krisenstress nach den Corona-Lockdowns und der geschickten Nutzung sozialer Medien durch die extreme Rechte. Das Gefühl der Perspektivlosigkeit trifft auf eine Gesamtlage, in der rechte Akteure gezielt einfache Erklärungen und Feindbilder anbieten, so Feldmann. Auch familiäre Verhältnisse seien ein Faktor. Viele der Täter von damals haben kaum Konsequenzen erfahren und sind heute die Eltern jener jungen Neonazis, die sich erneut radikalisieren. Ein Gefühl der Selbstwirksamkeit und der Stolz auf die eigene Militanz werden an die nächste Generation weitergegeben. Auch Carsten Schulz, der als Diakon, Sozialarbeiter und Theaterpädagoge seit fast 14 Jahren die Oase, ein Jugendhaus der evangelischen Kirchengemeinde im brandenburgischen Rathenow leitet, nimmt eine Veränderung wahr. In der Menge sind sie nicht mehr geworden, aber die rechten Jugendlichen treten selbstbewusster auf, sagt er. Sie fühlten Rückenwind, erlebten, dass sie nicht alleine sind. Es gibt diese bestimmte Tonlage, die man jetzt häufiger hört. Die Politik ist scheiße, alles ist scheiße, es muss sich was ändern. Zu den Gründen befragt, sagt der 59-Jährige, Einsparungen bei Bildung und Kultur, Perspektivlosigkeit, das Gefühl, alles ist sinnlos. Eine Politik, die wenig Präsenz zeigt und nicht ausreichend transparent ist. Verantwortung sieht er ebenso bei klassischen Medien, die rassistische Narrative verbreiten, wie bei sozialen Medien, die direkt Fake News zugänglich machen. Nicht zuletzt spiele die AfD eine große Rolle. Die kommt mit einfachen, klaren Sprüchen, laut, manchmal niederschreiend. Das verfängt. Und es ist manchmal schwer, das zu kontern, weil es alles so haltlos ist. Die Gemütslage von Jugendlichen wurde auch in der Trendstudie Jugend in Deutschland 2025 analysiert, die Mitte Mai veröffentlicht wurde. Die repräsentative Befragung bestätigt, dass junge Menschen unter enormem Druck stehen. 62% der Befragten sorgten sich um Krieg. Wirtschaftliche Sorgen etwa wegen Inflation äußerten 57%. Bei teurem oder knappem Wohnraum waren es 48%. Der Klimawandel macht 47% Angst. Ein weiterer Angstfaktor ist Altersarmut. Für viele ist der Dauerkrisenmodus nach wie vor Realität. Das Niveau psychischer Belastung bleibt entsprechend hoch und wir erleben knapp ein Viertel junger Menschen, die angeben, das Gefühl zu haben, eine Behandlung zu benötigen, kommentiert Kilian Hampel, ein Mitautor der Studie. Fast jeder zweite Befragte klage über Stress, ein Drittel über Erschöpfung. Die Auswertung zeigt auch, dass das Vertrauen in das politische System bröckelt. Viele Jugendliche fühlen sich von etablierten Parteien nicht mehr vertreten. Bei der Bundestagswahl im Februar verloren die etablierten Parteien bei Jungen deutlich, während die Linke bei WählerInnen unter 25 überraschend stärkste Kraft wurde. Aber auch die AfD schnitt überdurchschnittlich ab. Bei den unter 25-Jährigen wurde sie zweitstärkste, im Alterssegment darüber 25 bis 34 Jahre stärkste Partei. Der fehlende Glaube an eine positive Zukunft, wachsender Druck und das Gefühl, dass der Kuchen insgesamt kleiner wird, nicht bei allen, aber doch bei vielen, führt das offenbar zum Ausfahren der Ellenbogen und zu einer Radikalisierung nach rechts. Sinnvolle Antworten darauf sind von der etablierten Politik kaum zu erwarten. Parallel zur Eröffnung des ersten NSU-Dokumentationszentrums in Chemnitz behauptet der nicht anwesende sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, Demokratie- und Präventionsprojekte seien wirkungslos, da sie zu links seien und die Zielgruppe nicht erreichen würden. Gleichzeitig lobte er die Ansätze akzeptierender Jugendarbeit der 1990er Jahre, die die Verbreitung extrem rechter Gruppen nachweislich unterstützt und die Entstehung des NSU begünstigt haben. Der sächsische Innenminister Armin Schuster erwog gar, dem Verfassungsschutz zu erlauben, 12-Jährige zu überwachen. Mehrere PolitikerInnen forderten zudem ein generelles Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Cottbus hat gleichzeitig angekündigt, die Mittel für die Jugendsozialarbeit ab 2026 um ein Fünftel zu kürzen. Der Sozialausschuss der Stadt wird von der AfD geführt. Immerhin ist es in Cottbus mittlerweile gelungen, Gespräche zwischen der Stadtspitze, den Landkreisen Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz sowie der selbstorganisierten Initiative Sichere Orte Südbrandenburg, eine Vernetzung zum Schutz alternativer Projekte, zu erreichen. Was daraus wird, ist noch unklar. Die Skepsis bei Aktiven vor Ort ist groß. Sichere Orte Südbrandenburg wird daher wohl weiter auch auf eigene Fähigkeiten setzen. Gemeinsam werden Vorfälle öffentlich gemacht, ein Fonds zur Hilfe bei Reparaturen aufgebaut und gegenseitige Unterstützungsmaßnahmen organisiert, etwa durch Solidaritätskonzerte und Arbeitseinsätze. Die Situation bleibt äußerst angespannt. Ein zentraler Ort der Auseinandersetzung werden diesen Sommer erneut die CSD-Paraden sein. Die Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt verzeichneten für das Jahr 2024 einen Anstieg von queerfeindlichen Angriffen um 40% im Vergleich zum Vorjahr. Im vergangenen Jahr hatte dazu die Amadeus-Antonio-Stiftung 55 Angriffe auf CSDs gezählt. Auch für dieses Jahr erwartet sie Übergriffe. Mit Bedrohungsmails an VeranstalterInnen werde schon jetzt versucht, ein Klima der Angst zu erzeugen, sagt Kai Bölle, Vorstandsmitglied des Vereins CSD Deutschland. Vielerorts arbeiten VeranstalterInnen bereits mit antifaschistischen Gruppen zusammen, um einen Schutz der TeilnehmerInnen zu gewährleisten. Praktische Solidarität wird hier eine zentrale Aufgabe sein. CSDs in der Nähe von Halle sind zum Beispiel der CSD in Köthen am 12. Juli, am kommenden Wochenende. Der Graf vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit überzogenen Auflagen, wie inhaltliche Kontrolle der Infostände schikaniert wird. Der CSD in Köthen, der um 12 Uhr auf dem Marktplatz in Köthen beginnt, wird unter anderem von Jan Böhmermann unterstützt. Wir kommen mit dem nächsten Artikel zurück zu den Blättern für deutsche und internationale Politik, die, wie Sie selber sagen, eine Insel der Vernunft sind und zur Kolumne, die ein Aufruf ist, den Völkermord im Sudan zu stoppen und die Vereinigten Arabischen Emirate, die diesen Völkermord unterstützen, zu isolieren. Ein Srebrenica-Moment im Sudan. Srebrenica, Ruanda, Aleppo. Jeder dieser Namen steht für unaussprechliches Grauen, für Orte, die zum Synonym für Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit geworden sind. Und nun, da Orte überall im Sudan zu Schauplätzen schrecklicher Gräueltaten werden, wiederholt sich die Geschichte mit erschreckender Vertrautheit. Man denke etwa an Zamzam, ein Lager für Binnenvertriebene in der Nähe von El-Fascher in Nord-Darfur. Im April griff eine mächtige paramilitärische Gruppe, die Rapid Support Forces, kurz RSF, das Lager brutal mit Granaten an und erschoss und vergewaltigte Zivilisten. Mehr als 400 Menschen wurden ermordet, darunter das gesamte Personal von Zamzams einziger noch funktionsfähiger Klinik. Die RSF zerstörten auch den Markt von Zamzam und setzten große Teile des Lagers in Brand. Mindestens 400.000 Überlebende flohen. Doch könnte die tatsächliche Zahl weit höher sein. Mehr als 100.000 Menschen blieben ohne selbst die grundlegendste Versorgung im Lager gefangen. Sie sind weiterhin tödlichen Angriffen und anderen Misshandlungen durch die RSF ausgesetzt. Es wird befürchtet, dass viele von ihnen inzwischen tot sind. Zeitgleich mit dem Angriff auf Zamzam griffen RSF-Kämpfer außerdem das nahegelegene Lager Abu Shouk an. Dabei wurden Dutzende Menschen getötet und viele weitere vertrieben. Für diejenigen, die aus Zamzam flohen, war das Grauen damit noch nicht vorbei, denn die RSF griffen auch die flüchtenden Zivilisten an. Durch Hungersnot und die extreme Hitze geschwächt, brachen einige von ihnen vor Hunger und Wassermangel zusammen, noch bevor sie das etwa 50 Kilometer entfernte Tawila erreichten, wo selbst grundlegendste Hilfsgüter knapp waren. Insgesamt starben wahrscheinlich tausende Menschen. Dieses Massaker ist eine der dunkelsten Episoden des fortdauernden Bürgerkriegs im Sudan. Während sich die Zahl der Todesopfer im Land nicht genau beziffern lässt, schätzen unsere Kontaktpersonen vor Ort, dass hunderttausende Menschen getötet wurden oder kriegsbedingt Hunger, Unterernährung und Krankheiten zum Opfer fielen. Der Krieg im Sudan begann vor 2 Jahren mit einem Machtkampf zwischen dem RSF und den sudanesischen Streitkräften. Schon bald jedoch richtete die RSF ihre Waffen gegen die Zivilbevölkerung im Zentralsudan und in Darfur, insbesondere gegen Angehörige der Masalit, Fur, Zaghawa und anderer nicht-arabischer Bevölkerungsgruppen und nahm damit den Völkermord ihrer Vorgängerorganisation, der vom ehemaligen Diktator Omar al-Bashir unterstützten Janjaweed-Miliz, wieder auf. So gesehen handelt es sich bei dem, was sich in Teilen des Sudan abspielt, nicht um einen neuen Konflikt, sondern um eine Fortsetzung des Völkermords in Darfur, der 2003 begann und nie umfassend bekämpft oder gestoppt wurde. Die Frage, die sich der Welt heute stellt, ob Zamzam zum sudanesischen Srebrenica-Moment werden wird, als ein Massaker, das die internationale Gemeinschaft endlich zum Handeln zwingt, oder ob es in einer Reihe mit Ruanda, Gaza und so vielen anderen Schauplätzen von Gräueltaten einfügt, die zwar weltweit Empörung, aber kein sinnvolles Eingreifen ausgelöst haben. Das Massaker von Zamzam ist nur das jüngste in einer wachsenden Reihe von Massengräueltaten überall im Sudan, darunter in El-Geneina, in West-Darfur und in Al-Hilaliya und Wat al-Nura im Zentralstaat Gezira. Zamzam kann und muss die letzte davon sein, doch dafür muss die internationale Gemeinschaft endlich eingreifen. Wir, die Verfasser, verfügen gemeinsam durch unsere juristische und politische Arbeit, unser Eintreten für Menschenrechte und unser direktes Engagement für die betroffenen Gemeinschaften über umfangreiche persönliche und berufliche Erfahrungen mit der Krise im Sudan. Einer von uns, Ibrahim Al-Duma, ist ein sudanesischer Menschenrechtsaktivist aus Darfur, der die Gräueltaten der RSF dokumentiert hat, darunter schreckliche Angriffe, bei denen masalitische Zivilisten in der Nähe von El-Geneina bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Unsere Botschaft ist einfach. Die weltweiten Regierungen müssen der sudanesischen Zivilgesellschaft vertrauen und sie mit den Mitteln und der politischen Unterstützung ausstatten, die sie dringend benötigt. Der Sudan ist voll von erfahrenen Organisatoren und Fronthelfern, die, sofern sie denn die Mittel dazu erhalten, zum Handeln bereit sind, Man denke an die 20 Frauen vom Team Samsam, die Überlebende sexueller Gewalt berieten und sich um die am stärksten gefährdeten Bewohner des Lagers kümmerten. Obwohl, nun selbst Vertriebene, sind sie entschlossen, ihre Arbeit fortzuführen. Oder man denke an die örtlichen Widerstandskomitees, die zum Sturz von al-Bashir beitrugen, und an die kürzlich für den Friedensnobelpreis nominierten Emergency Response Rooms. Die freiwilligen Netzwerke betreiben Gemeinschaftsküchen, evakuieren Zivilisten, reparieren die Infrastruktur und bauen Notunterkünfte, oft unter hohem persönlichen Risiko. Doch trotz ihrer Effizienz und ihres Engagements erhalten sie nicht einmal 1% der internationalen humanitären Mittel. Das muss sich ändern. Um alle Bedürftigen zu erreichen, muss die humanitäre Hilfe aufgestockt und über vertrauenswürdige lokale Organisationen abgewickelt werden. Die Hilfsorganisationen sollten ohne Einmischung bewaffneter Gruppen arbeiten können. Wo die Unsicherheit Lieferungen auf den Landweg verhindert, insbesondere in El-Fasher und in ganz Darfur, sollten die Vereinten Nationen und andere internationale Akteure unverzüglich regelmäßig humanitäre Hilfsleistungen aus der Luft einleiten. Eine dringende Priorität ist die Auseinandersetzung mit den externen Mächtigen, die diesen Krieg anheizen. Dazu gehören vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate, die mehr als jedes andere Land zu den Gräueltaten der RSF beigetragen haben und die Gruppe nach wie vor bewaffnen und unterstützen. Die internationale Gemeinschaft und die Privatwirtschaft müssen die Vereinigten Arabischen Emirate wie ein Paria-Staat behandeln, alle Waffenverkäufe stoppen, die Regierungsbeziehungen abbrechen und Geschäftspartnerschaften wie die zwischen Abu Dhabi und der amerikanischen National Basketball Association beenden. Künstler sollten sich weigern, dort aufzutreten, und Investoren sollten ein Regime meiden, das den Völkermord unterstützt. Regierungen und Gerichte müssen alle Verantwortlichen für die enormen Verbrechen dieses Krieges sowohl rechtlich als auch politisch zur Rechenschaft ziehen. Die Janjaweed und die sudanesische Militärführung wurden für den ursprünglichen Völkermord in Darfur nie zur Rechenschaft gezogen. Und jetzt sehen wir die Folgen. Auch die Diplomatie muss ihren Kurs ändern. Bei den Friedensgesprächen stehen bisher die Urheber des Krieges im Mittelpunkt und nicht die sudanesische Zivilgesellschaft, die Führer örtlicher Gemeinschaftsorganisationen, deren Vision von Frieden auf Würde, Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht beruht. Auch wenn im Sudan ungeheuerliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden, sind dort auch einige der bewundernswertesten Menschen unserer Welt zu Hause. Man denke an die Widerstandskomitees, die Emergency Response Rooms und das Team Samsam, an die Helfer, die sich weigern, das sudanesische Volk inmitten der weltweit schlimmsten humanitären Krise im Stich zu lassen, an Organisationen wie die Mutual Aid Sudan Coalition, die Sudanese American Physicians Association, die Darfur Women Action Group und das Sudan Solidarity Collective, an die Mitglieder der sudanesischen Diaspora, die alles geben, was sie können und sich weigern zuzulassen, dass die Welt wegschaut, und an die Mütter, die ohne etwas zu essen tagelange Fußmärsche auf sich nehmen, dabei den Tod oder sexuelle Gewalt riskieren, um ihre Kinder zu retten. Ihre Bemühungen haben unzählige Leben gerettet, aber ihre Widerstandskraft ist nicht grenzenlos. Werden wir ihnen beistehen? Wenn wir tatenlos zusehen, wie sie sterben, stirbt ein Stück unserer Menschlichkeit mit ihnen. Zuletzt kommen wir zu zwei Artikeln von der Internetplattform Telepolis. Zur Klimakrise zuerst geht es um die USA und dann um die Alpen. Und unser erster Artikel ist vom 6. Juli. Pentagon stellt Wetterdatenfreigabe ein. Hurrikanvorhersagen und Meereisüberwachung betroffen. Das Ende der US-Datenfreigabe hinterlässt für Meteorologen und Klimaforscher eine massive Lücke. Wichtige Daten für Klimawandel und Hurrikanvorhersorge fehlen ab sofort, warum die Entscheidung zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt kommt. Das US-Verteidigungsministerium wird künftig keine Satellitenwetterdaten mehr zur Verfügung stellen, wie die nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde Ende Juni in einer knappen Mitteilung bekannt gab. Dies lässt Hurrikanforscher ohne entscheidende Informationen über Stürme, während die Hochsaison für Hurrikans im Atlantik bevorsteht. Seit mehr als 40 Jahren betreibt das Verteidigungsministerium Satelliten, die Informationen über die Bedingungen in der Atmosphäre und im Ozean sammeln. Auch Klimaforscher sind betroffen. Eine Gruppe innerhalb der Navy, das Fleet Numerical Meteorology Oceanography Center, verarbeitet die Rohdaten der Satelliten und stellt sie Wissenschaftlern und Wettervorhersagern zur Verfügung, die sie für eine Vielzahl von Zwecken nutzen, darunter die Echtzeitvorhersage von Hurrikans und die Messung des Meereseises in den Polarregionen. Das ursprünglich für Ende Juni angekündigte Datum für die Einstellung der Datenbereitstellung wurde nach Protesten von Wissenschaftlern und Prognostikern auf Ende Juli verschoben, so die Navy. Ich war überrascht, wenn man bedenkt, wie wichtig die Daten für die Vorhersage von Hurrikans und die Überwachung wichtiger Merkmale wie des Meereises sind, sagt Brian Tang, ein Hurrikanforscher an der University at Albany. Das sind Daten, die Prognostiker regelmäßig verwenden. Ein Grund für das Ende der Datenfreigabe wurde nicht genannt. Mittelkürzungen stecken offenbar nicht dahinter. Es wird jedoch über Bedenken bezüglich der Cybersicherheit spekuliert. Die Satelliten des Verteidigungsministeriums waren auch die Hauptquelle für Echtzeitinformationen über Veränderung des Meereises. Diese Daten sind aus vielen Gründen wichtig. Das dauerhafte Meereis in der Arktis und Antarktis schrumpft aufgrund des Klimawandels rapide und die genaue Eismenge schwankt im Laufe des Jahres dramatisch. Die Menge des arktischen Meereises beeinflusst in jedem Jahr die Entscheidungen der internationalen Schifffahrt, da Schiffe bei geringerer Eisbedeckung kürzere Routen über den Globus nehmen können. Am unteren Ende des Planeten trägt das Meereis dazu bei, das Schmelzen der Gletscher in der Antarktis zu verlangsamen, die dem Planeten bei einem Zusammenbruch einen katastrophalen Meeresspiegelanstieg androhen. Infolge der Entscheidung des Verteidigungsministeriums werden nun 6 weit verbreitete Datensätze über das Meereis an beiden Polen unterbrochen, wie das National Snow and Ice Data Center mitteilte. Wir waren viele Jahre lang sehr auf diese Daten angewiesen, erklärt der Direktor des Zentrums, Mark Seresse. Seresses Team hatte bereits geplant, auf eine alternative Quelle für Meereisdaten umzusteigen, einen Sensor auf einem von der japanischen Regierung betriebenen Satelliten. Die USA haben im Rahmen einer Vereinbarung zwischen der NASA und der japanischen Raumfahrtagentur Zugang zu Daten dieses Sensors. Doch sie dachten, sie hätten Monate Zeit für den Wechsel, der viel arbeitsintensive Kalibrierung erfordert. Und dies geschieht inmitten eines Rekordjahres. Bisher gibt es im Jahr 2025 weniger Meereis in der Arktis als in jedem anderen Jahr seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen im Jahr 1979. Forscher, die die kaskadenartige Auswirkung des rekordverdächtig niedrigen antarktischen Meereises analysieren, befürchten, dass der Verlust dieser kritischen Satellitendaten der US-Regierung es erschweren wird, die rapiden Veränderungen an beiden Polen zu verfolgen. Unser zweiter Klimakrisenartikel ist ebenfalls von Telepolis, allerdings etwas älter, vom 3. Mai, und es geht hier um die Alpen ohne Schnee. Klimawandel lässt Wasserspeicher der Alpen verdunsten. Die Alpen verlieren ihre Rolle als Europas Wasserspeicher. Immer weniger Schnee bleibt im Winter liegen. Wird das Alpenvorland zur Steppe? Der Klimawandel sorgt für beachtliche Entwicklungen im mitteleuropäischen Niederschlagsregime. So berichtete die Allgäuer Zeitung Mitte Februar diesen Jahres, dass mehr als 80.000 Schneekanonen mittlerweile in den Alpen dafür sorgen, dass Wintersportler auch da auf ihre Kosten kommen, wo gar nicht genug Schnee liegt. Ohne Kunstschnee wäre Skifahren in den Alpen an vielen Orten nicht mehr möglich. Das liegt an einem dramatischen Schneerückgang in den vergangenen Jahrzehnten. Prognosen lassen erahnen, dass sich diese Entwicklung fortsetzt und dem Wintersport den Chaos machen dürfte. auch wenn man den Schneemangel wie im Falle des Wintersports in den nächsten Jahren noch mittels Schneekanonen mindern kann, fehlt das im Schnee gespeicherte Wasser bei der Schneeschmelze und führt folglich zu Wassermangel bis in den Sommer. Die Wassermengen, welche traditionell in der Form von Schnee im Winterhalbjahr in den Alpen gespeichert wurden, lassen sich mittels Talsperren nicht einmal ansatzweise speichern. Die Alpen sind eine Region mit den erfahrungsgemäß höchsten Niederschlagsraten, weil hier die Wolken einfach ausgebremst wurden und dann vor Ort abregneten. Dabei können die Alpen im Vergleich zum Tiefland viel weniger Wasser im Grundwasser speichern, weil die Bodendecke nur sehr schwach ausgeprägt ist. Daher bestehen die saisonalen Wasserspeicher in den Hochgebirgen in Form von Schnee und Eis. Wenn die Schneemengen sinken, wird die Menge an Wasserreservoir, die im Schnee gespeichert sind, reduziert. Ein zu milder Winter allein macht noch keinen Klimawandel, wohl aber der 12. zu warme Winter in Folge, lässt sich Peter Hoffmann vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung zitieren. Diese Tendenz habe sich in den vergangenen Jahren verstärkt abgezeichnet und lasse sich ohne den menschengemachten Klimawandel nicht erklären. Winterliche Schneefälle speichern den Niederschlag in der kalten Jahreszeit und speiste mit dem Abtauen ab dem Frühjahr die Flüsse, die zur Nordsee, zum Mittelmeer und zum Schwarzen Meer führen. Die aktuelle winterliche Niederschlagsentwicklung verheißt in den vergangenen Jahren nichts Gutes, denn in den Alpen liegt vielerorts nur ein Bruchteil des üblichen Schnees und die Schneefallgrenze steigt kontinuierlich von Jahr zu Jahr. Das Schneedefizit im Winter ist die Trockenheit im nächsten Sommer und Herbst. Und wenn es doch mal regnet, dann meist als Starkregen, der nicht versickern konnte und den Fluten zum Tal schoss. Geht diese Entwicklung so weiter, dürften schon bald die ersten Dürrewarnungen im Alpenvorland und entlang der großen Flüsse aufpoppen. Es zeichnet sich ab, dass die Flüsse viel weniger Schmelzwasser transportieren und damit wieder die Frühjahrsspitze fehlt, die auch wichtig für das Auffüllen des Grundwassers wäre. In Italien wird schon davor gewarnt, dass in den dortigen Alpen nur halb so viel Schnee lag wie im langjährigen Mittel. Und das Problem ist dabei nicht nur der Mangel an Schnee, sondern auch der länger als gewohnt ausbleibende Regen. Im Becken des Pos, des größten Flusses Italiens, sind die Niederschläge um fast 2/3 gesunken. In Frankreich wird nach mehreren praktisch regenfreien Wochen jetzt der nächste Dürresommer in Folge befürchtet. Dabei sorgen die niedrigen Wasserstände in Frankreich zusätzlich für fehlendes Kühlwasser für die Kernkraftwerke, von welchen inzwischen wieder voll verstaatlichten Kernkraftwerke abhängig sind. Die Konsequenz des Niedrigwassers ist dann die Leistungsreduzierung der Kraftwerke, genau dann, wenn die Franzosen unter der Hitze leiden und ihre Klimaanlagen anwerfen wollen. Verantwortlich für den geringen Niederschlag sind blockierende Hochdruckgebiete über Westeuropa, welche die Regenfronten abdrängen. Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass solche Wetterlagen für extrem niederschlagsarme Winter sorgen. Schon vor 60 Jahren hatte es über Jahre aufgrund einer bestimmten Temperaturverteilung über Land und Meer nur sehr wenig geregnet. Ob die aktuelle Niederschlagssituation in den Alpen eine Folge des Klimawandels darstellt oder einfach eine klimatische Entwicklung ist, welche man hinnehmen und entsprechend sparsamer mit den verbleibenden Wasservorräten umgehen muss, wird eine politische Fragestellung sein. Das war der Linke Medienspiegel im Juli. Alles Weitere findet ihr online unter unserem neuen Blog unter medienspiegel.noblogs.org. Und tschö!